was Simon Lambres Herz, dieses Menschenherz, ist, seit sein Rhythmus sich im Augenblick der Geburt beschleunigt hat, als andere Herzen draußen, die das Ereignis begrüßten, sich ebenfalls beschleunigten, was dieses Herz ist, was es hat hüpfen, überlaufen, anschwellen, leicht wie eine Feder tanzen oder schwer wie ein Stein wiegen lassen, die Liebe, was Simon Lambres Herz gefiltert, aufgezeichnet, archiviert hat, Blackbox eines 20-jährigen Körpers, das weiß niemand so genau. Nur die von Anfang an aufgezeichnete Verlaufskurve eines Elektrokardiogramms könnte es darstellen. Seine Leistung, die Energie, die es verbraucht, um sich etwa 100.000 Mal pro Tag zusammenzuziehen und jede Minute bis zu 5 Liter Blut in Umlauf zu bringen. Ja, nur diese Kurve könnte davon erzählen. Sein Leben umreißen. Ein Leben von Hin- und Rückfluss, von Ventilen und Klappen, von Pulsschlägen. Wenn Simon Lambres Herz, dieses Menschenherz, den Maschinen entrinnt, kann niemand behaupten, es zu kennen. In dieser Nacht, da eisiger Frost die Seine-Mündung überzog. Während an der Steilküste eine Dünung ohne Lichtreflexe wogte, pulsierte es im regelmäßigen Rhythmus eines ruhenden Organs, eines sich langsam wieder aufladenden Muskels. Als um 5.50 Uhr neben einem schmalen Bett der Weckton eines Mobiltelefons losschrillte und sich plötzlich alles überschlug. Die Lebenden reparieren. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Maëlys de Kerangal. In dieser Nacht also bremst ein Lieferwagen auf einem leeren Parkplatz, bleibt schräg stehen, drei Gestalten erscheinen. Christophe, Johann und er. Simon. Simon Lambre. Kurz vor Mitternacht haben sie sich per SMS zu einer Session verabredet. Mit losen Schnürsenkeln und Mundgeruch sind sie um 6 Uhr morgens nach draußen gehuscht, ohne etwas zu frühstücken. Jetzt wenden sie sich dem Meer zu. Suchen sie ab, diese dunkle Fläche, wo nichts ist außer dem Donnern der Wellen. Hoher Seegang. Schwacher Wind und keine Menschenseele am Spot. Rein in die Surfanzüge. Zum Meer runter und dem Line-Up entgegenpaddeln. Das Wasser ist dunkel. Eiskalt. 9 oder 10 Grad. Simon dreht sich zur Küste um und erspäht den Van mit den gesammelten Aufklebern. Surfweltmeister, Rockstars und langhaarige Mädchen in knappen Bikinis. Dann fällt sein Blick landeinwärts. Aufs Plateau. Er sieht Juliette vor sich, die sich beklagt. Nie wird sie gegen das Surfen ankommen. Juliette mit angezogenen Beinen unter der Kinderdecke. Sogar im Schlaf macht sie ihr bockiges Gesicht. Und da ist sie plötzlich. Fest und homogen. Die Welle. Die Verheißung. Jetzt kommt das Take-off. Eine superschnelle Phase. Du atmest tief und blitzschnell ein, hältst die Luft an, springst auf, die Knie gebeugt, den Rücken fast parallel zum Brett, die Arme ausgebreitet. Der Raum überwältigt ihn. Er drückt ihn genauso, wie er ihn befreit. Die Welle schiebt die Sekunden auf. Und wenn du dich jetzt aufrichtest, diese Sekunde, das ist das Allerschönste. Wenn sich der Raum weitet, die Zeit sich dehnt und du selbst zur Welle wirst. Um 9.20 Uhr sind Rettungswagen und Polizei vor Ort. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass der kleine Lieferwagen nach links ausgeschert ist und nicht gebremst hat. Kein anderer Surfer hat sie gerädert aus dem Wasser kommen sehen. Die violett verfärbten Hände, die klappernden Zähne, niemand hat beobachtet, wie sie sich gegenseitig den Rücken rieben, ohne etwas anderes sagen zu können als: Meine Fresse. Scheiße nochmal. wo sie doch so gern geredet, von der Session geschwärmt hätten. Im Wesentlichen bestand die Arbeit darin, die drei eingeschlossenen Jungs aus dem Autowrack zu bergen, wo sie sich mit den Sirenenmädchen vermischten, zusammengequetscht zu einem Haufen von Schenkeln, Popos, Brüsten. Bis Le Havre muss man ungefähr eine Stunde rechnen, wenn man die alte Landstraße nimmt. Sie haben die Autoheizung voll aufgedreht, die Musik auch, und sind davongefahren. Glücklich und müde. Es hat sich herausgestellt, dass von den drei Insassen nur zwei angeschnallt waren. Der dritte ist mit dem Schädel gegen die Windschutzscheibe gekracht. Er war ohnmächtig, als der Rettungswagen eintraf. Doch das Herz schlug noch. Und da man in der Jackentasche seinen Kantinenausweis fand, wusste man, dass er Simon Lambre heißt. Mit ruhigen, gleichmäßigen Schritten strebt Pierre Revol seinem Büro zu. Ohne von seinem Weg abzuweichen, ohne bereits jetzt auf ein Zeichen seiner Assistenzärzte einzugehen, die sich mit irgendwelchen Unterlagen im Arm an seine Fersen heften. Es ist 8 Uhr morgens, als im Klinikum Le Havre der diensthabende Arzt der Intensivstation seinen Dienst antritt. Im Büro angekommen, tauscht er seinen Trenchcoat gegen einen weißen Kittel, schaltet Kaffeemaschine und PC ein, schreibt ein oder zwei Antworten. Er ist in Form. Er fühlt sich gut. Ein großgewachsener, magerer Typ mit rundem Bauch. Die Einsamkeit. Revol liebt die Sonntags- und Nachtdienste. Das Gefühl, autonom zu sein. Die Müdigkeit, die sich wie ein heimliches Aufputschmittel allmählich im Körper ausbreitet. Wie auf Tauchfahrt in einem U-Boot. Die Intensivstation, eine Welt für sich. Ein Reich der Spannung, das einen mit seinen dunklen Falten und Ausbuchtungen umgibt, wie ein großer Mantel. Dann ein Anruf. 10.12 Uhr. Ein Mann. Verkehrsunfall. Ungefähr 20. Schädel-Hirntrauma. Das Telefonat ist kaum beendet, da trifft das Rettungsteam bereits ein. Verdacht auf Hirnblutung. Glasgow 3. Der Notarzt benutzt diese ihnen gemeinsame Sprache. Codes, Akronyme, Macht der Knappheit. Revol registriert jede Information, stellt sich auf ein Schädel-CT ein. Eine junge Krankenschwester übernimmt den Patienten. Revol kennt sie nicht. Cordelia Ohl, ich bin neu, ich war vorher im OP. Okay, willkommen, Schwester Cordelia. Jetzt können die Rettungsleute die Intensivstation wieder verlassen. Die Krankenschwester kümmert sich darum, dass Simon Lambre in ein Zimmer gebracht und in ein Bett gelegt wird. Der Chefarzt und sie arbeiten nun zusammen. Erst der arterielle Zugang, dann der Blasenkatheter. Ihre Handgriffe sind sicher, fließend und mühelos. Doch würde er sie genauer betrachten, würde er merken, dass etwas nicht stimmt. Dass sie einen klaren Blick hat, aber merkwürdige Flecken am Hals. Knutschflecken. Keinerlei spontane Reaktion des Patienten. Er würde sich fragen, woher dieses unsichere Lächeln kommt. Dieses Mona-Lisa-Lächeln. Weder auf auditive, visuelle noch taktile Reize. Und schließlich erraten, dass sie heute Nacht ihren Liebhaber wiedergesehen hat. Nach wochenlangem Schweigen. Der Hund. Okulomotorische Störung. Atemstörung. Würde erraten, dass sie zum Rendezvous erschienen ist. Nüchtern und bildschön. Entschlossen zu freundschaftlicher Distanz. Areaktives Koma. Um dann doch wie eine mittelmäßige Schauspielerin zu flüstern. Geht's dir gut? Ihr ganzer Körper, Verwirrung und Erregung. Ein Bier und dann noch eins. Ich muss gehen. Ich muss jetzt gehen. Er aber mit nach draußen. Ein uralter Hut. Zieht sein Feuerzeug hervor, um ihr die Zigarette. Ist der Monitor an, Schwester? Und rums. Ein paar Sekunden später in der Toreinfahrt. Das Hemd hochgeschoben, den Gürtel gelöst, alles heiß und eiskalt zugleich. Schwester Cordelia? Der Monitor ist an und die Vitalparameter des Patienten werden bereits aufgezeichnet. Ja. Würde Revol sie genauer betrachten, sähe einer Cordelia Ohl, die ihren Dienst in Bestform antritt, obwohl sie die Nacht durchgemacht hat. Eine junge Frau, auf die er sich wird verlassen können. Eine Stunde später kündigt der Tod sich an. Das ist er. Da haben wir ihn. Es ist 11.40 Uhr. Die Scans aus der Radiologie sind da. Ein Fleck mit unregelmäßiger Kontur, der eine hellere und größere Form verdunkelt. Revol kann sie lesen, die Formen, die Schatten, die milchigen Ränder. Nichts zu machen. Es steht fest. Das Gehirn ertränkt im Blut. Revol lehnt sich zurück. Er bringt das Gesicht des jungen Mannes einfach nicht mit dem Tod zusammen. Es schnürt ihm die Kehle zu, obwohl er bald 30 Jahre im Job ist. 30 Jahre. Er ist 1959 geboren. 1959. Das Jahr, in dem man den Tod neu definiert hat. Die Urszene auf dem 23. Internationalen Neurologenkongress. Die Pioniere der Reanimation, Goulon und Mollaret, führen mehrere Fälle von Patienten an, bei denen unter künstlicher Beatmung die Herz- und Atemfunktion erhalten blieben, aber keine Hirntätigkeit mehr vorhanden war. Coma dépassé, irreversibles Koma. Organentnahmen und Transplantation sind damit ab sofort möglich. Das sichere Zeichen für den Tod ist nicht mehr der Herzstillstand, sondern der Ausfall der Hirnfunktionen. Absetzung des Herzens und Intronisation des Gehirns. Ein symbolischer Staatsstreich, eine Revolution. Wollen Sie einen Kaffee? Sie zuckt zusammen, nickt. Zucker? Die Augen schließen, sich auf das flüssige Brennen in der Kehle konzentrieren. Er hat sofort gewusst, dass sie es ist. Ihr entsetztes Gesicht, der starre Blick, das Wangenkauen. Weshalb er sie nicht fragte, ob sie die Mutter von Simon Labre sei, sondern sie direkt hineinbat. Revols Büro ist winzig, 5 oder 6 Quadratmeter. Ein Schreibtisch vollgepackt mit Formularen, Archivboxen an der Wand. Kaltes Neonlicht, kein Fenster. Marianne fürchtet sich so sehr vor dem ersten Satz. Sie gäbe alles, damit man sie beruhigt und belügt. Heute Morgen, wie sich die Stimme aus dem Hörer mit den Träumen mischte. Bitte, antworten Sie, sind Sie die Mutter von Simon Labre? Plötzlich hellwach vor Angst, Panik, Hecheln. Unbewusste Reflexe, vielleicht sogar ein Schrei. Die kleine Lou jedenfalls mit großen Augen im Türrahmen. Jean anrufen, geh ran. Geh doch ran, verflucht. Hastig anziehen, Mantel, Schal. Ein Blick in den Spiegel. Da begriff sie, dass sie bereits entstellt war. Dass sie eine andere zu werden begann. Ein Stück ihres Lebens. Ein noch warmes, kompaktes Stück löste sich aus der Gegenwart und trieb einsam aufs offene Meer hinaus. Die zuckenden Hände, die unter dem Stuhl verknoteten Beine, die geschwollenen Lider. Er weiß, dass sie verstanden hat. Er weiß, dass sie weiß. Und sanft willigt er ein, die Zeit auszudehnen. Klingeln bei den Nachbarn. Wir kümmern uns um Lou. Die Kleine im Pyjama. Ich komme bald wieder. Draußen der Schneehimmel, aus dem es nicht schneite. Eine Gemeinheit. Die Welt wie ausgestorben. Nur die Möwen über dem Auto. Auf dem Parkplatz wieder nur Jeans Mailbox. Hier spricht Marianne. Ruf mich schnell zurück. Revol greift zu dem Murano-Glasbriefbeschwerer und rollt ihn in der Hand. Die Glaskugel überzieht Decke und Wände mit ihrem Schillern, ädert ihr Gesicht. Und als sie die Augen öffnet, ist dies für ihn das Zeichen. Der Zustand ihres Sohnes ist ernst. Sprich klar, ohne brutal zu sein. Und mach Pausen, damit sie dir nachsprechen kann. Ihr Sohn hat bei dem Unfall ein Schädelhirntrauma samt Hirnblutung erlitten. Er war im Koma, als er eingeliefert wurde. Marianne starrt in sein langes Gesicht, saugt es buchstäblich auf. Die ersten Untersuchungsergebnisse sind nicht gut. Es handelt sich um ein tiefes Koma. Koma. Die folgenden Sekunden öffnen einen Raum zwischen ihnen. Einen nackten, stillen Raum, an dessen Rand sie eine Weile verharren, bevor sie weiter vordringen, sich langsam vortasten in den delikaten Bereich der Sprache, in dem es um den Tod geht. Simon reagiert nicht mehr auf Schmerzreize. Organfunktionsstörungen sind aufgetreten. Insbesondere Atemstörung. Langsam sprechen, Atem holen, sich mit dem Körper einbringen. Ich will zu Simon. Das ist im Augenblick nicht möglich. Er wird noch versorgt. Panik in der Stimme. Flackern in den Augen. Es wäre für uns im Moment wichtig, ein wenig über Simon zu sprechen. Was meint er damit? Gab es in der Kindheit Operationen? Besondere Krankheiten? Polypen. Blinddarm, sonst nichts. In dem Sommer, als er 10 wurde, ein Sturz mit dem Fahrrad. Das ist alles. Die Bilder stürzen auf sie ein. Sie können Ihren Sohn sehen, sobald wir mit den Untersuchungen fertig sind. Welche Untersuchungen? Dann ist also noch nichts endgültig? Sie weiß, dass das riskant ist, dass sie aus der Deckung geht. Simons Verletzungen sind irreversibel. Wir melden uns so bald wie möglich. Ist sein Vater unterrichtet? Jean ruft nicht an. Immer noch nicht. Vielleicht liefert er gerade irgendein Boot aus, testet es in diesem Augenblick mit dem Käufer und sie sitzen rudernd auf ihren Rollsitzen irgendwo auf der Seine. Revol blickt besorgt in ihr panisches Gesicht. Ich sehe sie also mit ihrem Mann, wenn es soweit ist. Der Arzt schaut auf die Uhr. Es ist 12.30 Uhr. Als sie durch den Flur zurückgehen, dreht sich Marianne noch einmal um. Irgendwo da drüben liegt Simon. Dann verabschiedet sie sich, geht auf den Hauptausgang zu. Und da öffnet sich in der Ferne eine Tür. Die Eltern der beiden anderen Surfer. Sie erkennen Marianne, verlangsamen den Schritt. Dann eilt einer ihr entgegen. Ihre Söhne sind nur leicht verletzt. Ein paar Brüche, linke Hüfte, Handgelenk und Schlüsselbein. Warum so übertrieben sachlich? Sie wissen Bescheid, sind sich ihres Glücks bewusst. Es wird was durchgesickert sein. Sie muss hier weg und Jean finden. Unbedingt. Aber sie will nicht nach Hause. Noch nicht. Was sie will, ist ein Ort, an dem sie warten, die Zeit totschlagen kann. Und während Marianne mit Mühe den Parkplatz erreicht, tut Revol, was das Gesetz ihm in so einem Fall auferlegt. Er nimmt sein Telefon und wählt die Nummer von Thomas Remige. Diesen Sonntagmorgen lässt ein junger Mann die Jalousie in seiner kleinen Souterrain-Wohnung in der Rue Commandant Charot herunter. Er ist allein, er ist nackt und er singt. Thomas Remige, 29, ist eine der 300 Fachpflegekräfte des Landes, die Organ- und Gewebeentnahmen koordinieren. Den Hof der Familie verlässt er mit 20. Krankenpflegeschule in Rouen, liebt Mädchen, liebt Jungen, weiß es nicht. Und als er bei einer Paris-Tour eines Abends eine Karaoke-Bar betritt, kommt aus seinem Mund eine Stimme, die er nicht kennt. Als steckten in seinem Körper andere Versionen seiner selbst. Er beginnt zu singen, nimmt Unterricht, übt jeden Morgen und Abend. Es ist wie eine zweite Geburt. Man erkennt, woraus man besteht, begreift die eigene Anatomie, die Form der Organe und Muskeln, ihre ungeahnten Kräfte. An diesem Sonntag hat Thomas Bereitschaftsdienst. Unmöglich, sich da irgendwas vorzunehmen. Daher verspürt er, als die Nummer des Krankenhauses auf dem Display erscheint, einen Stich der Enttäuschung und zugleich Erleichterung. Ja, hallo? Revol hier, guten Tag. Die beiden kennen sich. Und Thomas weiß genau, was jetzt kommt. Bei einem Patienten der Station wurde der Hirntod festgestellt. Eine Aussage wie ein abschließendes Urteil. Für Thomas jedoch steht sie am Beginn einer Bewegung, löst einen Prozess aus. Er geht sofort das hyperkalibrierte Prozedere durch, den strengen rechtlichen Rahmen, die festgelegten Zeiten. Gut, ich mache mich fertig. Und da schaut er auch schon auf seine Uhr, was er in den kommenden Stunden noch oft tun wird. Alle tun es, ununterbrochen, bis zum Schluss. Wenn man ihn nach seiner Berufswahl fragt, redet Thomas von Psychologie, Recht, der kollektiven Dimension des Vorgangs. Aber da ist noch etwas anderes, komplexeres. Und wenn er Vertrauen hat, spricht er davon. Vom einzigartigen Herantasten an die Schwelle des Lebendigen, vom Nachdenken über den Tod und seine Repräsentationen, darum geht es. Ein 19-Jähriger. Neurologische Untersuchung areaktiv. Starre Pupillen. Hämodynamischer Zustand stabil. Mit hochgezogenen Brauen reicht ihm Revol die Krankenakte. Ich habe die Mutter gesehen. Der Vater kommt in den nächsten 2 Stunden. 2 Stunden? Ich habe das erste EEG angeordnet. Es läuft gerade. Worte wie ein Startschuss. Denn Revol hat nun das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur Feststellung des Todes eröffnet. zwei EEGs, deren Nulllinien zeigen, dass jegliche Aktivität des Gehirns erloschen ist. Dann können wir jetzt eine komplette Evaluierung der Organe vornehmen. Ist da jemand? Gestank von kalter Asche und nächtlichen Ausschweifungen. Es ist dunkel und leer. Marianne schlurft zur Bar. Sie bewegt sich wie ein Automat. Nicht die Augen schließen, dem Song zuhören, die Flaschen über dem Tresen zählen, die Reklame studieren, Täuschungsmanöver erfinden. Ein riesiger Typ kommt aus der Küche und streicht sich mit seinen beringten Händen die Haare zurück, während er sie beäugt. Ein Gin, bitte. Marianne muss den Bildern Einhalt gebieten. Simon, 19 Jahre, die in Wellen auf sie einstürzen. Plötzlich, Chance Gesicht auf dem Display, die mandelförmigen Augen unter den Maori-Lidern. Marianne, du hast angerufen? Sofort bricht sie in Tränen aus, unfähig, etwas zu sagen. Marianne? Sie beißt sich in den Handrücken, gelähmt vor Entsetzen, denn die geliebte Stimme ist fremd. Marianne! Abscheulich fremd. Seine Stimme kommt aus einer intakten Welt, Lichtjahre entfernt. Marianne, was ist denn los? Angst zu sprechen. Angst, seine Stimme zu zerstören. Seine Stimme nie wieder so hören zu können. Simon? Was? Was ist mit Simon? Simon, er ist... Er hat einen Unfall. Ein Unfall? Wo? Das Gestammel wird zu Sätzen, die sich allmählich ordnen und Sinn ergeben. Und als Jean schreit, schließt sie die Augen und legt sich das Telefon flach auf die Brust. Ich komme, ich bin in 2 Minuten da. Warte auf mich. Jeans Stimme ist jetzt bei Marianne angekommen, ist durch die dünne Membran gedrungen, die die Glücklichen von den Verdammten trennt. Es regnete Bindfäden, als sie zum ersten Mal hier einkehrte, im Oktober vor 4 Monaten. Jean hatte angefangen, im Hangar zu schlafen, hat die Wohnung verlassen, ohne etwas mitzunehmen. Marianne erkennt ihr Gesicht im Spiegel. Sie wollte schön sein, wenn er sie wieder sieht nach all der Zeit. Doch die getrockneten Tränen haben ihre Haut ausgelaugt. Dann ist er da, Jean. Blass und bestürzt. Winzige Holzteilchen im Haar. Ihr Stuhl kippt nach hinten. Sie sehen sich an. Einen Sekundenbruchteil. Dann ein Schritt. Und sie umarmen sich. Umarmen sich mit einer Wahnsinnskraft, als wollten sie sich ineinander zwängen. Die Köpfe zusammengepresst, dass fast die Schädel platzen. Eine Umarmung, mit der man sich zum Felsen macht gegen den Zyklon, bevor man ins Leere springt. Man könnte meinen, er schläft. Im Zimmer herrscht Dämmerlicht. Die Augen müssen sich erst an das Halbdunkel gewöhnen, um die Maschinen, die Möbel und den Körper zu unterscheiden. Simon Lambre ist hier. Er liegt auf dem Rücken in einem Bett und wird künstlich beatmet. Marianne geht ganz nah an Simon heran. Sie beugt sich über Simons Mund, um seinen Atem zu spüren. Legt eine Wange auf seine Brust, um seinen Herzschlag zu hören. Sein Gesicht, die Nase. Der Mund, sein dünner Bart. Es ist doch alles wie immer. Sie taumelt. Weiche Knie. Der Infusionsschlauch bewegt sich. Simon, wir sind da. Wir sind bei dir. Hörst du? Hörst du mich, Simon? My boy, Wir sind da. Simon, die Haut ist noch warm. Es ist sein Geruch. Der Geruch nach Wolle. Der Geruch nach Meer. Guten Tag. Jean, das ist der Arzt. Hören Sie, sein Herz schlägt. Es schlägt nicht, wahr? Ja, dank der Maschinen. Warum ist er nicht sofort operiert worden? Alkohol. Sie haben getrunken. Man riecht es. Sie haben nichts versucht? Revol spürt, dass er nur schweigen kann. Plötzlich steht Cordelia Ohl im Zimmer. So, dann werden wir mal Ihre Temperatur messen. Revol erstarrt. Das ist gut. So, Simon. Und jetzt schaue ich mal nach ihrem Blasenkatheter, um zu sehen, ob sie Wasser gelassen haben. Die Eltern reißen entgeistert die Augen auf. Wir sollten uns in meinem Büro weiter unterhalten. Kommen Sie. Ich bleibe hier bei ihm. Ja, wir... Kommen Sie. Ihr Sohn muss versorgt werden. Sie können danach wieder zu ihm. Der Aufprall war zu heftig. Simons Zustand war hoffnungslos, als er heute Morgen eingeliefert wurde. Ein chirurgischer Eingriff hätte nichts geändert. Sie haben mein Wort. Sie schauen zu Boden. In ihnen bricht etwas zusammen. Vor Revols Büro wartet bereits Remige. Sie sind jetzt zu viert. Ja, aber aus dem Koma kann man erwachen. Das kommt vor. Sogar Jahre später, nicht wahr? Ihr Gesicht verklärt sich. Nein. Tödliche Silbe. Bei ihrem Sohn sind die höheren Lebensfunktionen ausgefallen. Das Bewusstsein, die Sinneswahrnehmung, die Mobilität. Und auch die Vitalfunktionen werden nur durch Maschinen aufrechterhalten. Bei jedem Punkt geht Revol mit der Stimme nach oben und macht dann eine Pause, womit er sagen will, die schlechten Nachrichten häufen sich. Bei Simon ist der Hirntod festgestellt worden. Er ist gestorben. Er ist tot. Gestorben, tot. Er hat die Worte ausgesprochen. Nach einer solchen Aussage muss man durchatmen, innehalten. Sie fixiert die Decke, er schaut zu Boden. Was mögen Sie gesehen haben im Zimmer Ihres Sohnes? Simon Lambres Körper ist nicht starr und kalt. Er ist warm, rosig und bewegt sich. Die Eltern rühren sich noch immer nicht. Es scheint, als lösten sich die beiden vom Rest der Menschheit, als verließen sie Zeit und Ort. Christus am Kreuz, einbalsamierte Diktatoren, sterbende Filmcowboys. Nichts, was Simon entspricht, diesem intakten, athletischen Körper. Wie könnten sie den Tod ihres Kindes auch nur denken, wenn der Tod, das Absolute schlechthin, umgewandelt wurde in verschiedene körperliche Zustände? Ich muss gehen. Ich werde erwartet. Revol erhebt sich, groß und blass. Und Thomas Remige bleibt allein mit den Lambres, die näher zusammengerückt sind, Schulter an Schulter und stumm weinen. Ja, und was soll jetzt geschehen? Warum ist er noch auf der Intensivstation? Worauf warten Sie? Die Frage durchkreuzt die übliche Vorgehensweise. Aber Remige muss ich ihr stellen. Er beschließt, jetzt mit Ihnen zu sprechen. Es ist 14.40 Uhr. Cordelia Ohl zupft das Kissen um Simons Kopf zurecht, zieht die Vorhänge zu, schließt die Zimmertür und läuft durch den Flur zum Empfang der Station. Unterwegs holt sie ihr Telefon heraus. Keine Nachricht. Niet. Nada de nada. Wahrscheinlich schläft er. Er schläft. Hosen wieder hochgezogen, Knöpfe wieder zugeknöpft. So standen sie voreinander auf dem Gehweg. Küsschen auf die Wange. Und dann in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Bloß nicht umdrehen. Aber nachdem die Straßenecke hinter ihr lag, begann sie zu kreiseln. Den Kopf im Nacken, die Arme ausgebreitet. Sie fühlte sich schön, geschmeidig. Seit ihr Höschen zu Boden geglitten war, er sie an der Wand hochgestemmt hatte. Du abgebrühtes Mädchen. Sie fangen auf der Station an? Haben Sie gesagt? Cordelia dreht sich um. Schwindel. Ich muss mit Ihnen über etwas Wichtiges sprechen. Okay. Es geht um das, was ich vorhin in dem Krankenzimmer... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Nicht jetzt. Der Junge, den Sie gesehen haben, ist hirntot. Für die Angehörigen ist es aber schwer, die Realität des Todes zu begreifen. Verstehen Sie? Ja, verstehe. Aber sie versteht nichts. Alles löst sich auf. Der sanfte Mund im Nacken. Sein warmer Atem. Sie dürfen also mit einem hirntoten Patienten nicht so reden. Ja, natürlich. Für seine Eltern ist das ein widersprüchliches Zeichen. Es ist so schon hart genug. Sehen wir uns da einig? Los, hau ab, verzieh dich. Ich hab verstanden. Ja. Sie sind ganz blass. Passen Sie auf. 12 Stunden Intensivstation. Das ist ein Langstreckenlauf. Revol lässt sie endlich allein. Cordelia holt ihr Handy heraus, öffnet langsam die Hand über dem Display, Finger um Finger. Bitte, bitte. Anruf von unbekannter Nummer. Ich denke, Ihnen ist klar geworden, dass die Zerstörung von Simons Gehirn nicht aufzuhalten war. Und doch funktionieren seine Organe weiter. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Wieder ein anderer Ort im Krankenhaus. Apfelgrünes Sofa, 2 rote Stühle. Ein Separé mit Grünpflanze und Duftschale, möbliert wie eine Musterwohnung. Mir ist bewusst, wie groß Ihr Schmerz ist, aber ich muss mit Ihnen über ein heikles Thema sprechen. Thomas weiß, in dieser Phase darf man nichts überstürzen. Aber der Countdown läuft. Ein hirntoter Körper verfällt. In dieser Situation ergibt sich die Möglichkeit, dass Simon seine Organe spendet. Sie hebt den Kopf, er zuckt zusammen. Mit Entsetzen beginnen sie zu ahnen, was sie hier tun. Hat sich Simon schon mal ablehnend zur Organspende geäußert? Hat er sich ins nationale Widerspruchsregister eintragen lassen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Mit 19? Also 19-jährige Jungs, die Vorkehrungen treffen für den Fall, das... Gibt es das? Er hätte mit einem vertrauten Menschen darüber sprechen können. Wer wäre das? Ja, ich weiß nicht. Seine kleine Schwester Lou mag er sehr. Sie ist 7. Und seine Freundin natürlich, die vom Surfen. Oder Juliette, seine erste Liebe. Sie sprechen im Präsens von ihrem Sohn. Kein gutes Zeichen. Ich stelle Ihnen diese Fragen, denn wenn der Verstorbene in diesem Fall, Ihr Sohn Simon, zu Lebzeiten nicht ausdrücklich seine Ablehnung bekundet hat, dann müssen wir zusammen versuchen herauszufinden, was Simon gewollt hätte. Der Verstorbene, in diesem Fall Ihr Sohn Simon, er hämmert es Ihnen ein. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob Simon gläubig war oder großzügig, ob er gern verreiste. Wir sind katholisch. Simon ist getauft. War er gläubig? Glaubte er an die Auferstehung des Leibes? Sie sieht ihn an, beißt sich auf die Lippen. Letzten Sommer hat er dieses Buch über einen polynesischen Schamanen gelesen. Den Korallenmann oder so. Er wollte dahin. Erinnerst du dich, Sean? Da ging es doch um Wiedergeburt. Sich verausgaben, das war wichtig für Simon. Ja, er lebte in seinem Körper, in der Natur. Er hatte keine Angst. Heißt das großzügig sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Jetzt sprechen Sie in der Vergangenheit. Ein Fortschritt. Ein Zeichen, dass Sie den Gedanken an den Tod... Das mit der Großzügigkeit ist große Scheiße. Warum soll jemand, der großzügig ist oder auf Reisen macht, seine Organe spenden wollen? Da machen Sie es sich zu einfach. Er ist plötzlich aufgesprungen, marschiert auf und ab. Und außerdem, wenn ich Ihnen sage, Simon war egoistisch, ist das Gespräch dann beendet? Sag uns einfach, ob wir Nein sagen können. Na los. Schon. Sie ist aufgestanden, aber er wendet sich ab. Verdammt, das ist doch alles nicht wahr! Schon. Simons Körper ist kein Ersatzteillager, aus dem wir uns bedienen wollen. Wenn die Suche nach einer Willensbekundung des Verstorbenen zur Ablehnung führt, wird die Sache abgebrochen. Für Thomas Remige ist der Fall damit erledigt. Zu hart. Zu komplex. Kein Abstand. Vielleicht die Mutter, aber nicht der Vater. Er nimmt die Akte vom Tisch und signalisiert den beiden damit, dass sie den Dialog vertagen, den Raum verlassen können, wenn sie es wünschen. Er bringt es nicht fertig, Druck auszuüben. Umso stärkeren Druck, da junge und gesunde Spender rar sind. Er wird es ihnen ersparen zu hören, dass zu Lebzeiten nichts gesagt zu haben, gleichbedeutend ist mit Ja sagen. Wenn jeder ein mutmaßlicher Empfänger ist, wäre es dann so unlogisch, dass jeder nach seinem Tod ein mutmaßlicher Spender wird? Es ist eine Ablehnung. Das kommt vor. Das muss man respektieren. Der Vorgang der Organspende liefe sonst Gefahr, sich in eine Zwangsmaßnahme zu verwandeln. Okay, also, was wird entnommen? In Frage kommen das Herz, Die Nieren, die Lunge und die Leber. Überraschende Kursänderung. Remige passt sich sofort dem neuen Tempo an. Aber nicht die Augen. Die Augen werden nicht genommen, oder? Was? Die Augen? Nein, nein, niemals die Augen. Die Augen nicht. Thomas senkt den Blick. Ich verstehe. Er begreift, dass er Einschränkungen akzeptieren muss. Simons Augen, das ist nicht nur Netzhaut und Iris, sondern auch sein Sehsinn. Lebendiger Sensor seines Körpers. Dann ein kurzer Blick zur Uhr. Remige rechnet. Das zweite Elektroenzephalogramm ist in 2 Stunden fertig. Möchten Sie eine Zeit lang alleine sein? Ja. Die beiden schauen sich an und nicken. Das Herz also. Simons Herz. Winzige Blutinseln, die sich im Dottersack verbinden und am 17. Tag ein erstes Gefäßsystem bilden. Am 21. Tag beginnt die Pumpe zu arbeiten und am 50. ist alles da, wenn auch unvollendet. Simons Herz, der flatternde Vogel nächtlicher Ängste in der Kinderbrust, die Trommel, deren Staccato Anakin Skywalkers Schicksal begleitet, das Riff unter der Haut, wenn sich die erste Welle auftürmt, das diastolische Dahinschmelzen, wenn er Juliette an der Bushaltestelle sichtete, geringeltes T-Shirt-Kleid, Doc Martens und rote Regenjacke. Das Herz also. Wenn ihr Kind Spender wird, ermöglicht das anderen Menschen zu leben. Dann wird er nicht umsonst gestorben sein, meinen Sie? Leute werden gerettet durch Transplantation, das wissen wir, aber für uns ist es Simon, ist unser Sohn. Verstehen Sie das? Wir gehen kurz in die frische Luft. Wir kommen zurück. Allein in seinem Büro lässt sich Thomas auf seinen Stuhl sinken. Kann sein, dass es ein Ja wird. Eher ein Nein. Besser eine klare Ablehnung als eine abgenötigte Zustimmung, die sie später bereuen. Man muss an die Lebenden denken, an die, die übrig bleiben. In seinem Büro hat Thomas eine Seite aus Tschechows Platonow hängen. Ein Stück, das er nie gesehen, nie gelesen hat. Doch dieser Dialog, den er in einer Zeitschrift im Waschsalon entdeckt hatte, ließ ihn erbeben wie einen glücklichen Jungen, der ein goldenes Ticket in einer Tafel Schokolade findet. Was tun, Nikolai? Die Toten begraben und die Lebenden reparieren. Juliette ist in ihrem Zimmer. Die Wohnung ihrer Eltern ist still und leer und draußen vor dem Fenster geht über einem Mosaik aus grauen Flächen und Schornsteinen langsam der Tag zur Neige. Juliette ist über das dreidimensionale Labyrinth gebeugt, das sie gerade baut, und denkt an letzte Nacht. Sie haben sich gestritten. Simon war hier in ihrer Mädchenhöhle. Sie lagen nackt unter der warmen Decke, einander zugewendet, aneinander geschmiegt, nachdem sie miteinander geschlafen hatten. So zärtlich und seltsam redselig. Ihre Worte sind in diesen Momenten immer klarer als sonst. Schon bevor er die Nachricht las, wusste sie, worum es ging. Um 6 unten bei dir. Was hast du? Die Surf-Session wurde bestätigt und sie begriff, dass er den ganzen Abend auf dieses Signal gewartet hatte. Nichts. Nichts, gar nichts. Sie sprang aus dem Bett und er folgte ihr in die Küche, wo alles eskalierte. Wie konnte sie nur in diese falsche Rolle der Ehegattin hineingeraten? Bleib da, bleib bei mir. Erst zärtlich, dann böse. Was für ein Klischee. Aber auch Simon spielte den Mann. So ist das Surf nun mal. Es entscheidet sich immer im letzten Moment. Versuchte dann, sie zu umarmen. Komm schon. Doch Juliette stieß ihn weg. Schon gut. Geh nur. Ich halte dich nicht auf. Okay, dann bis dann. Ich rufe dich morgen an. Ein schneller Kuss und weg war er. Seit den Weihnachtsferien arbeitet sie regelmäßig an ihrem Labyrinth. Wahlfach bildende Kunst, ihr Jahresprojekt. Doch ihre Gedanken reißen aus, führen sie weit weg von den Händen, die unter ihren Augen weiter basteln, um am Ende immer zu Simon zurückzukehren, ihm unweigerlich in einem Bild zu begegnen. Denn sie ist verliebt. Der Septembertag, dieser erste Tag. Kaum waren sie durchs Schultor getreten, hatten ihre Körper Kontakt aufgenommen. Juliette ließ ihre Freundinnen vorausgehen. Und in ihrem Rücken sah sie Simon schon vom Fahrrad springen. Hey! Wohnst du weit weg? Oben bei der Seilbahn. Und du? Ganz in der Nähe. Gleich nach der Kurve. Das Licht nach dem Schauer ist wahnsinnig klar. Simon riskiert einen Blick. Juliettes Haut ist ganz nah. Ihr Haar ist lebendig. Ihr Mund ist lebendig. Die nassen gelben Blätter auf dem Bürgersteig leuchten. Sie gehen die Avenue hinauf wie Könige. Erregt, aber so langsam wie möglich. Versunken ins Staunen übereinander. Ihr Puls rast. Und als sie am Fuß der Seilbahn ankommen, sind sie außer Atem. Ich muss los. Da küsst sie ihn plötzlich auf den Mund. Blitzschnell ein Lidschlag. Springt in den Wagen. Und haucht ihm einen Kuss auf die Scheibe. Wow. Die Seilbahn beginnt stotternd ihren Aufstieg. Und Simon steigt auf sein Rad und strampelt los. Den Steilhang hinauf. So schnell er kann. Und plötzlich wieder Regen. Er erhebt sich aus dem Sattel. So glücklich, dass er alles, was da vom Himmel herabfließt, trinken könnte. Und oben angekommen, steigt er triefend vom Rad und verschnauft. Sein Herzrhythmus verlangsamt sich. Doch kaum hat Juliette das Drehkreuz passiert, beschleunigt sich alles von neuem. Die Schultern hochgezogen, geht er direkt auf Juliette zu. Und sie lächelt, zieht ihre Regenjacke aus und hält sie in die Höhe. Ein Schutzdach. Ein Regenschirm. Ein Betthimmel. Die Lippen violett, die Münder tief und die Zungen von unendlicher Neugier. Juliette schaut auf, atemlos. Es ist dämmerig. Sie macht das Licht an. Das Labyrinth vor ihr ist gewachsen. Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Bald 5. Simon wird sich jeden Moment melden. Ich dachte, du hast aufgehört. Nein, keine Lust. Das Auto, in dem sie sitzen, ist eiskalt. Und um sie herum ist es leer. Lagerhallen und Autobahnkreuze. Vor ihnen die Seine-Mündung. Sie haben gleich die erste Nebenstraße genommen. Wollten sich nicht zu weit vom Krankenhaus entfernen. Sich nur kurz der Welt entziehen. Dann bist du immer noch der Einzige, der sich mit der Kippe im Mund die Zähne putzt. Marianne nimmt ihm sanft die Zigarette ab und zieht an ihr, ohne den Rauch zu inhalieren. Sommer 92, Sonnenaufgang über der Wüste bei Santa Fe, nackt unterm Poncho, das Zelt trieft vor Tau, Kaffee und Speck. Sean kommt mit einer verschmierten Zahnbürste im Mundwinkel an und am anderen Ende seines Lächelns glimmt bereits die erste Zigarette. Ich hätte ihm es friedlich bauen sollen. Marianne denkt plötzlich daran, was dieser Sonntag hätte sein können, ohne den Unfall, ohne die Müdigkeit, ohne das Surfen. Dieses verdammte Surfen. Das Schönste an dem Geschenk war die Herstellung selbst. Sean, ja, genau. Er hat diese Begeisterung für Surfen gefördert. Für die Maori, den Ozean, die Osmose mit der Natur, den ganzen mythischen Plunder. Schaumstoff und Harze statt der weichen Hölzer der Kanus. Die Fahrten, auf die er Simon mitnahm, um Jollen auszuliefern. Und wir blieben zurück. Und der Mädchen. Sich informieren über die Dichte, die Beständigkeit der unbekannten Materialien. Er war ein lakonischer, ein rätselhafter Vater. Extrudierter Polystyrolhartschaum statt Polyurethan. Epoxidharz statt dem billigen Polyesterharz. Und als Simon später begann, Risiken einzugehen, zu kaltes Wasser, zu stürmische See, hielt er sich einfach raus. Hat sich abgesondert, immer mehr. Und dann, eines Abends, geh. Ich will nicht mehr. Nicht so. Trotz der Liebe. Scheiße nochmal. Sie würde ihn jetzt am liebsten schlagen. Diesen wehklagenden Mann neben ihr. Dem Schäfer bei der Arbeit zu sehen. Wie schnell er den Hobel. Was für ein gefährlicher Wahnsinn. Die Schleifmaschine. Ein heimliches Geschenk. Eine Überraschung. Auch sie hat nichts unternommen. War in Jean verliebt. Fasziniert von dieser kaputten Vorstellung von Mann, der Boote baut und im Schnee Feuer macht. Glücklich und stolz, dass ihr Sohn so intensiv leben konnte. Sie haben nichts unternommen. Sie haben ihr Kind nicht beschützen können. Sean! Sean schlägt den Kopf gegen das Lenkrad. Einmal, zweimal, immer schneller. Sean. Und auf dieselbe Stelle. Hör auf! Hör sofort auf! Hör jetzt auf! Sie will ihn stoppen, doch er stößt sie weg und haut die Zähne ins Lenkrad. Shh. Das Surfbrett ist das Schönste, was du ihm je geschenkt hast. Ich will nicht, dass er seinen Körper öffnet, dass ich ihn zerlegen, dass ich ihn ausnehme. Das will ich nicht. Ich will das. Marianne möchte etwas sagen, aber aus ihrem aufgerissenen Mund kommt kein Laut. Nichts. Der reinste Albtraum. Schau. Ich will nicht, dass wir wahnsinnig werden. Sie wenden sich einander zu, ihre Köpfe berühren sich. Nichts Zarteres als dieses Aneinanderreiben, nichts Sanfteres als die knöchernen Vorsprünge der Gesichtsschädel, die sich unter der Haut verschieben. Sie werden ihm nicht wehtun. Sie werden ihm auf keinen Fall wehtun. Er soll Spender sein. Thomas erhebt sich jäh und geht auf die Eltern zu, die wie angewurzelt dastehen. Überfordert mit dem, was sie gerade verkündet haben. Danke. Es ist 17.30 Uhr. Das Fenster im Raum ist geöffnet. Frische Luft nach all den Tränen, dem Schweiß. Thomas Remiche und Pierre Revol nehmen auf den roten Stühlen Platz, während Marianne und Jean sich wieder auf das apfelgrüne Sofa setzen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ihre Angst ist mit Händen zu greifen. Die geschärfte Aufmerksamkeit des ganzen Körpers. Wir werden eine Gesamtbewertung der Organe vornehmen und sie der Agentur für Biomedizin übermitteln, die die Verteilung organisiert. Anschließend bereiten wir den Eingriff vor. Sie bekommen den Körper Ihres Kindes morgen früh zu sehen. Was wird konkret mit ihm gemacht? Wir öffnen den Körper, entnehmen die Organe und verschließen ihn wieder. Einfache Wörter, trockene Informationen, um der Heiligkeit des Körpers, der Grenzüberschreitung entgegenzuwirken. Operieren Sie selbst? Da ist sie. Die archaische Angst, die Urangst, von den Ärzten selbst für tot erklärt zu werden, obwohl man noch lebt. Die Ärzte, die den Tod des Patienten feststellen, sind niemals an der Entnahme beteiligt. Die Chirurgen, die die Organe entnehmen, kommen von den Krankenhäusern, in denen die Patienten auf die Transplantation warten. Aber wer ist dann bei Simon? Ich. Ja, ich bin während der ganzen Operation dabei. Dann sagen Sie ihnen, dass wir das mit den Augen nicht wollen. Sagen Sie es ihnen. Man weiß nicht, wer Simons Herz bekommt. Das ist anonym, nicht wahr? Sie können Geschlecht und Alter des Empfängers erfahren. Ja, aber Sie werden nie seine Identität kennen. In Anbetracht von Simons Alter sollten seine Organe vorrangig Kindern zugutekommen. Die beiden hören zu und besprechen sich dann leise. Wir wollen jetzt wieder zu Simon. Ja. Die Abenddämmerung verdunkelt das Zimmer. Und die Stille, so scheint es, ist noch undurchdringlicher geworden. Die Ärzte haben Marianne und Jean mit ihrem Sohn allein gelassen. Sie hatten erwartet, dass Simon entstellt, dass zumindest irgendetwas anders an ihm wäre, nachdem man ihn für tot erklärt hatte. Doch nein, nichts. Simon liegt unverändert da. Was sie durchgemacht haben, findet einfach keine Entsprechung. Und das trifft sie so heftig, dass ihr Denken verrückt spielt. Sie fuchteln, sie stammeln, die Sätze zerfallen, brechen auseinander. Und doch finden Jean und Marianne die Kraft, sich hochzuhieven auf das Bett und dem Körper ihres Kindes so nah wie möglich zu sein. Jean legt den Kopf auf Simons Brust und so schließen sie zusammen die Augen und schweigen, als schliefen auch sie. Es ist Nacht geworden. Und sie sind im Dunkeln. Zwei Stockwerke tiefer setzt sich Thomas Remiche unterdessen an seinen Computer. Er ist froh, allein zu sein, um sich zu konzentrieren, Bilanz zu ziehen und anschließend die Agentur für Biomedizin anzurufen. Er öffnet mit zahlreichen Passwörtern ein Programm, in das er aufmerksam die gesamten Daten zu Simon Lambres Körper überträgt. Es ist das Programm Cristal, Archiv und Tool für die Organverteilung, Garant für die Rückverfolgbarkeit des Transplantats und die Anonymität des Spenders. Jean und Marianne sind nun kurz davor, das Krankenzimmer zu verlassen. Thomas steht in der Tür und wartet auf sie. Simon, wenn sein Herz... Sagen Sie Simon, dass, wenn Sie es abschalten... Also, Sie müssen ihm sagen, wir sind dabei, wir denken an ihn, wir haben ihn lieb. Und Lou auch. Und Juliette. Und Oma. Sie reichen Thomas einen MP3-Player und Kopfhörer. Hier, das Meer, damit Sie es ihm vorspielen. Track 7, es ist schon alles eingestellt. Jetzt gehen Sie. Doch Marianne dreht sich ein letztes Mal um. Und was sie erstarren lässt, ist die Einsamkeit, die plötzlich von Simon ausgeht. Simon, der jetzt da liegt wie ein Gegenstand, als wäre alles Menschliche von ihm abgefallen, als wäre er nicht mehr in eine Gemeinschaft eingebunden, in ein Netz von Absichten und Gefühlen, sondern irrte umher, verwandelt in etwas Absolutes. Simon. Simon ist tot. Er ist tot. Es ist vorbei. Simon existiert nicht mehr. Thomas schaut aufs Display. Er möchte loslaufen. Und Jean und Marianne verstehen instinktiv, dass sie Platz machen müssen. Die Situation kippt auf einmal. Die Dringlichkeit verlagert sich. Und aus den Bewegungen, Gesten, dem Bewusstsein der beiden weicht der Druck, um anderswo weiterzuwirken. Im Koordinationsbüro des Krankenhauses, in den Handgriffen der Krankenträger, in anderen, entfernteren Krankenhäusern und ebenso weißen Betten. Eine Multiorganentnahme dauert mehrere Stunden. Fahren Sie nach Hause. Sie werden Ihre Kräfte brauchen. Lou, wir haben Lou nicht angerufen. Sie erschrecken, als Sie die Nummer der Nachbarn auf dem Handy entdecken. Heute Abend bleiben wir zusammen. Also, wie steht's, Thomas? Es klappt. Im ersten Stock eines Bürokomplexes aus Glas und Stahl presst eine kleine runde Frau einen Hörer an ihr rechtes Ohr, das um diese Zeit bereits von verschiedenen Telefonen, privates Handy, berufliches Handy, Piepser, rot und geschwollen ist. Marthe Carrar ist Ärztin in der Agentur für Biomedizin, eine Pionierin dieser Einrichtung und koordiniert die landesweite Zuteilung von Spenderorganen. Okay, dann schick mir den Totenschein, damit ich das Register einsehen kann. Kastanienbraunes Haar, üppiger Busen, winzige Füße. Marthe ist 60 und ernährt sich hauptsächlich von Cheeseburgern und Nikotinkaugummis. Sie kennt Thomas gut, schätzt seine Konzentration und Unaufgeregtheit. Ein Glück für die ganze Welt, so ein Typ. Sie öffnet das nationale Widerspruchsregister, eine hochgesicherte Datei, auf die nur ein Dutzend Personen Zugriff haben. Alles gut, Thomas. Simon Lambre ist nicht auf der Liste. Dann legt sie auf und widmet sich der Spenderdatei. Organevaluierungen, CTs, Echografien, Blutgruppe. B-negativ. Das ist selten. Die Datei ist vollständig. Marthe weist ihr eine Kennnummer zu. Der Name Simon Lambre wird ab sofort nicht mehr erscheinen. Die Verteilung der Organe kann also beginnen. Eine Leber, eine Lunge, zwei Nieren und ein Herz. Es ist jetzt an der Zeit, sich den Wartenden zuzuwenden, die über das Land verstreut sind. Menschen, die sich jeden Morgen fragen, ob sie aufgerückt sind auf der Warteliste, die keinerlei Zukunft planen können, abhängig vom Zustand ihres Organs. Marthe speist Simons Daten ein und startet dann die Suchmaschine, die aus beinahe 300 wartenden Patienten die geeignetsten heraussucht. Zunächst die Blutgruppen. B-negativ, das verkürzt die Liste. Dann die Gewebeverträglichkeit, um das Abstoßungsrisiko zu verringern. Marthe Carrar tippt schneller, es ist wie ein Rausch. Alter des Spenders 20 Jahre. Gut, die Jugend zuerst. Irgendjemand mit High-Urgency-Status? Auch wenn junge Empfänger bevorzugt werden, Patienten, die jeden Augenblick sterben könnten, haben Vorrang. Ein strenges Schema, bei dem jeder Schritt den nächsten veranlasst. Für das Herz hat sich bald ein dringender Fall gefunden. Eine Frau, 51, in Behandlung bei Professor Arfang in La Pitié-Salpêtrière. Marthe Carrar prüft alles ganz genau, denn sie weiß, was ihr Anruf im Pariser Krankenhaus auslösen wird. Afange, ich höre. Hallo, hier ist die Agentur für Biomedizin. Dr. Carrar hier, ich habe ein Herz. Okay, schicken Sie mir die Akte. Schon erledigt, Sie haben 20 Minuten. Nach und nach treffen die Antworten bezüglich Leber, Nieren und Lunge von den Krankenhäusern ein, die auf dieselbe Weise angefragt wurden. Mart telefoniert erneut mit dem Koordinator Thomas Remige in Le Havre. Straßburg nimmt die Leber, Lyon die Lunge, Rouen die Nieren. Zwei Mädchen, ein Junge, alle zwischen 6 und 9. Mart ist aufgestanden, hat das Fenster geöffnet und schüttelt die Kaugummischachtel. Scheiße, leer. Irgendwo im Büro hat sie Zigaretten versteckt. Wo hat sie vergessen? Unten begrüßt sich ein Grüppchen Jugendlicher. Simon Lambre, 20 Jahre. Ja, hallo? Afange hier. Wir nehmen es. Mart gibt die Information augenblicklich an Thomas weiter und setzt sich dann an ihren Schreibtisch. Afange. Sie kennt ihn seit ihrer Studienzeit. Ein schöner, ein seltsamer Name. Kannte ihn, bevor sie ihn kennenlernte. Die großen Arfangs, eine Dynastie von Professoren und Ärzten. Sie besaßen die Arfang, die Schneeeulenfeder, ein weißes Haarbüschel in der Mitte der Stirn. Familiensiegel und Erkennungszeichen. Imponiergehabe. Alle arbeiten sie in öffentlichen Einrichtungen. Wir sind Staatsdiener, denken sie von sich. Dabei eröffnen viele Arfangs nebenbei Privatpraxen für übergewichtige, gut zahlende Geschäftsleute. Generationen von Ärzten, die ihre Posten an die jungen Stammhalter des Clans weitergaben. Wie zum Beispiel an Emmanuel Arfange, den Pariser Herzchirurgen. Marthe Carrar lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Die Organe sind verteilt. Die Transportwege bestimmt, die Teams stehen. 19.30 Uhr. Alles läuft nach Plan. In 3 Stunden beginnt die OP. Wie gern würde sie jetzt eine rauchen, zu einem Bierchen und einem guten Cheeseburger mit Barbecue-Soße. Draußen vor dem Personalausgang hüpft man auf der Stelle. Es ist so kalt, dass sich der Tabakrauch nicht vom Atemnebel unterscheiden lässt. Cordelia startet ihr Handy neu. Hör auf, an ihn zu denken. Sie zittert. Tränen laufen ihr über die Wangen, ihr Gesicht ist eine Maske. Kaum 23 war sie 28, ist sie 31. Die Zeit rast. Keine Nachricht. Sie wirft ihre Kippe zu Boden und eilt in die Station zurück. Und da gehen sie plötzlich an ihr vorbei. Vater und Mutter, die Eltern des toten Jungen. Cordelia folgt ihnen mit dem Blick. Wer die beiden sieht, begreift sofort, dass sie schon nicht mehr in der gleichen Welt leben. Sie entfernen sich in eine andere Sphäre, verlieren sich auf dem Parkplatz, lösen sich auf in der Nacht. Cordelia schüttelt sich und greift mit unerhörter Entschlossenheit zu ihrem Telefon. Schnell, als wollte sie die Sache loswerden. 1, 2, 3 Rufzeichen, dann die Mailbox. Ich liebe dich. Sie legt auf, wie von einer Last befreit. Plötzlich hat sie das ganze Leben wieder vor sich. Zu Hause lassen sich Marianne und Sean im Dunkeln aufs Sofa fallen. Es ist 6:15. Der Tag geht zu Ende. Die Wände werden zu Löschpapier. Hypnotisieren sie. Doch käme Simon jetzt nach Hause, erschöpft vom Meer, das Surfbrett unterm Arm, sie wäre die Erste, die daran glaubte. Die Aufstünde, um etwas Warmes und Kräftigendes anzubieten. Hallo, Mama! Lou kommt in die Wohnung gerannt, 2 Schmetterlingsflügel am Rücken. Papa! Endlich bist du wieder da! Sean hebt sie hoch. Lou. Marianne legt ihre Arme um die beiden. Lou. Wo ist mein Bruder? Ich habe ein Bild für ihn gemalt. Meine kleine Lou. Eine römische Triade, die sich gegen die Außenwelt abschottet. Zum ersten Mal seit der Schreckensnachricht kommen sie zu sich, finden Halt. Und während die Herzen von Marianne und Sean in gemeinsamem Tempo schlagen, trommelt das der Kleinen. Juliette. Juliette, das war speziell. Marianne war ganz verblüfft, was für ein Mädchen da im Herzen ihres Sohnes wohnte. Kein vollbusiges Strandgroupier, ein zartes, seltsames Gesichtchen mit viel zu großen Augen und kurzem Haar. Mit ihr veränderte er sich, ging in den Irish Pub statt zu McDonald's, las japanische Romane, sammelte Treibholz und eines Abends hörte Marianne, wie er ihr die Wellenentstehung erklärte. Die Wassertiefe, umso steiler die Wellen. Das ist die Zone, in der die Wellen sich wölben. Und vielleicht flüsterten sie dann, ich liebe dich, ohne zu wissen, was sie sagten. Nur, dass sie es zueinander sagten. Darauf kam es an. Und wenn man wirklich Schwein hat, wartet danach ein Mädchen am Strand. Eine mit roter Jacke. Die ganz in Ordnung ist. Was wird aus der Liebe zu Juliette, wenn Simons Herz in einem fremden Körper zu schlagen beginnt? Was wird aus all dem, was dieses Herz erfüllte? Aus seinen Affekten, seinem Groll, seiner Zärtlichkeit? Was wird aus den Stromstößen, die sein Herz durchfuhren, wenn die Welle näher kam? Wieder ein Anruf, wieder ein Telefon und eine Hand, die den Hörer abnimmt. Hallo? Und wieder eine Nachricht. Man kann sie auf dem Gesicht der lauschenden Frau lesen. Arfange hier. Wir haben ein kompatibles Herz. Ein Team bricht zur Entnahme auf. Kommen Sie sofort. Um Mitternacht sind Sie im OP. Claire Méjean legt auf. Außer Atem. Und schaut aus dem Fenster. Irgendwo da draußen ist jemand gestorben. Gegenüber die Kardiologie. Vor 3 Tagen war sie zu Untersuchungen dort. Der Zustand ihres Herzens hatte sich drastisch verschlechtert. Ab sofort galt sie als hochdringliche Patientin. Es passiert jetzt, heute Nacht. Ich muss mich fertig machen. Seit fast einem Jahr wohnt Claire Méjean in dieser dunklen Zwei-Zimmer-Wohnung, 1. Stock, gleich neben der Klinik. Sie hatte keine Wahl. Ihr Herz ließ ihr keine Wahl. Es war vor 3 Jahren. Sie hatte mal wieder Grippe, Fieber und Gliederschmerzen. Dann der Zusammenbruch. Mit heulenden Sirenen in die Notaufnahme. Das Ergebnis der Biopsie ist eindeutig. Sie haben eine Herzmuskelentzündung. Eine Transplantation ist die einzige Lösung. Jeder Schritt ist eine übermenschliche Anstrengung, bei der ihr Herz zu zerspringen scheint. Sie muss umziehen. Ihr abgelegenes Haus am Waldrand ist zu riskant. Claire verabscheut die neue Wohnung. Der Lärm. Dieses Dämmerlicht. Die Zeit zerfließt, löst sich auf. Ihr Sohn wirft ihr mangelnde Begeisterung vor. Direkt bei der Klinik. Besser geht's nicht. Ein erster Anruf erreicht sie am 15. August. Hier spricht Lapitier. Wir haben ein Herz. Sie ist nicht vorbereitet. Schnell die Koffer packen. Die Treppen hinunter ins Krankenhaus und Arfang, wie er vor ihr steht, blass und hager. Wir haben uns entschieden, das Spenderherz abzulehnen. Zu klein und schlecht durchblutet, ein unnötiges Risiko. Sie ist sprachlos, bricht in Tränen aus. Doch danach nimmt die Zeit wieder Form an. Ich muss am Leben sein, mich bereithalten. Claire entschließt sich wieder zu übersetzen. Ihr Verleger schickt ihr den ersten Gedichtband der Bronte-Geschwister. Die Intensität der Texte springt auf sie über. Jeder Tag wirft ein paar Seiten ab. Und manchmal hat sie das Gefühl, als ob an die Stelle des mühsamen Herzschlags nun das flüssige Hin und Her zwischen den Sprachen, der Takt der Gedichte tritt, der Platz schafft, Platz für Neues. Wir haben ein Herz. Schlüpfer, Socken, Nachthemd, das Telefon und die Krankenakte. Sie schätzt es, allein zu sein, sich Zeit zu lassen. Doch als sie das Haus verlässt, ist sie wie betäubt. Hat plötzlich Angst. Sie schickt ihrem Sohn eine SMS. Wie gern würde sie jetzt einem Tier begegnen? Idealerweise einem Tiger oder einer Eule. Aber ein streunender Hund tut's auch. Sie dreht sich nochmal zum Fenster ihrer Wohnung um. Und als sie das kardiologische Institut betritt, verdichten sich plötzlich all die Stunden des Wartens. Und da steht ihr auch schon. Arfang. Die weiße Haarsträhne zurückgestrichen. Ich habe auf Sie gewartet. Ab 22 Uhr treffen nacheinander die Entnahmeteams ein. Rouen kommt im Auto. Lyon, Straßburg und Paris nehmen das Flugzeug. Das Wetter ist günstig. Wenig Wind, kein Schnee. Virgilio Breva lehnt sich zurück. Stoppelbart, locker zurückgekämmtes Haar, fleischiger Körper. Aber die feinen Züge eines Norditalieners. Ein blonder Frauenschwarm. Gegen 8 hatte sein Chef ihn persönlich angerufen. Sie müssen nach Le Havre zu einer Entnahme. Es ist ein Herz. Brechen Sie gleich auf. Er sprang sofort auf. Sein Blick strahlte. Ein Herz. Diese Nacht ist meine Nacht. Diese Nacht wird eine große Nacht. Das Studium hatte er als Jahrgangsbester abgeschlossen. In nur 12 Jahren. Ebenso kreativ in der Theorie wie begabt in der Praxis. Aber dann, statt Neuro- oder Leberchirurgie, das gute alte Herz. Die Pumpe. Kaputte Teile austauschen, die Maschine reparieren. Das ist mein Ding. Doch heimlich setzte er natürlich auf die hoheitliche Aura des Organs. Herzchirurgen. Klempner und Halbgötter. Als Student bekannte er sich zwar zum Hass auf die inzestiösen Kasten, war aber trotzdem fasziniert von all den Arfangs. Ihrem Erbe. Ihrem Glanz. Ihrer Herrschaft. Guten Tag, Alice Arfang. Ich bin die neue Assistentin im OP. Ich begleite Sie bei der Entnahme. Beim Einstieg hatte sie zunächst nicht wahrgenommen. Kein weißer Wirbel, aber sie ist eine von denen. Und zwar eine hässliche. Alterslos, gelbe Augen, Adlernase. Ist das deine erste Organentnahme? Ja, die erste Entnahme und die erste Transplantation. Könnte eindrucksvoll werden heute Nacht. Multiorganentnahme. Der Junge ist 19. Organe, Gefäße, Gewebe, ratsch, ratsch, alles raus. Die Assistentin sieht ihn an. Ihr Blick könnte Angst bedeuten oder... Ich bin eine Erfahrung. Schon vergessen? In der Chirurgie erwartet Remige sie wie der Hausherr auf seinen Besitztümern. Handschlag, Espresso, man stellt sich vor. Jedes Team besteht aus Ober- und Assistenzarzt, dazu der Anästhesist, Schwestern, Pflegekräfte und ihm selbst. 13 Personen. Verdammte Übervölkerung. Der OP ist bereit. Simon Lambres rasierter und desinfizierter Körper liegt, mit Tüchern abgedeckt, in der Mitte des Raums, der Sterilzone, die kein Unbeteiligter betreten darf. Sie ist heilig. Nieren, Leber. Cordelia Ohl hat die Instrumente zurechtgelegt. Lunge. Und geht jetzt leise die Reihenfolge der Organpräparation durch. Herz, Nieren, Leber, Lunge, Herz. Es geht los. Wir fangen an. Die Urologen machen sich an die Arbeit. Sie schneiden die Bauchhöhle auf und setzen Wundspreizer, um die Öffnung auszuweiten. Rasch und genau lösen die Ärzte die Nieren von den Ligamenten, schälen sie aus verschiedenen Hüllen, aber noch wird nichts durchtrennt. Eine Stunde später kommen die Leberchirurginnen herein, zwei Frauen aus dem Elsass. Sie verzichten auf jede Äußerung und arbeiten vollkommen vertieft an ihrer Leber. Weitere 35 Minuten vergehen. Dann kommt Virgilio zum Zug. Der Länge nach durchsägt er das Sternum, öffnet den Brustkorb und macht sich ein Bild von Simons Herz. Größe, Kammern, Vorhöfe. Hervorragend. Alice steht ihm gegenüber und staunt über die Geschwindigkeit, mit der er das Organ freilegt. Bevor nun die Aorta abgeklemmt werden kann, wird kanuliert. Nadeln bereithalten für die Gefäßpunktierung, Katheter und Kühlflüssigkeit. Cordelia versorgt die Ärzte mit Instrumenten. Bei jedem Schritt werden ihre Gesten sicherer. Fertig, können wir abklemmen? Nein, warten Sie. Thomas Remige tritt nun, wie versprochen, an den OP-Tisch heran und beugt sich zu Simon hinunter. Jean und Marianne sind bei dir. Lou auch. Und Juliette. Juliette, die jetzt Bescheid weiß. Ein Anruf von Jean. Geröchel, Gestotter, erstickte Laute. Und als sie begriff, rannte sie los, ohne Schal und Mantel. Dieselbe Straße wie damals, im September nach Schulschluss. Die Fenster in der Ferne, der Vorgarten, in dem sie ausrutschte. Dreck und Kratzer am Kinn, das Treppenhaus. Und als sie oben ankam, nun ebenfalls entstellt wie die anderen, nahm Jean sie in den Arm, drückte sie an sich, während hinten im Dunkeln Marianne neben der schlafenden Lou rauchte. Thomas setzt Simon nun die Kopfhörer auf. Track 7. Und eine letzte Welle formt sich am Horizont, wächst hoch in den Himmel, wühlt den Ozean auf, transportiert Wirbellose aus den Tiefen der Zeit, Bierflaschen, Flugzeugrümpfe und Faustfeuerwaffen, dreht das Gedächtnis um und zerstiebt dann in Aufruhr und Glitzern. Abklemmen. Um 23.50 Uhr hört Simons Herz auf zu schlagen. 23.50 Uhr, eine Information, die den anstehenden Zeitplan bestimmt. Vorbereitung des Empfängers, Ankunft des Organs, Transplantation. Dann durchtrennt Virgilio Breva Aorta und Lungenarterie mit tadellosen Schnitten und entnimmt dem Körper das Herz. Und für einen Moment kann man es richtig betrachten. Die Symmetrie, das Karminrot. Man erkennt das Spielkartenmotiv. I love New York. Virgilio legt das Herz in einen Sicherheitsbehälter mit kühlender Lösung, versiegelt das Ganze und grüßt im Hinausgehen hastig in die Runde. Das Flugzeug wartet, die Zeit drängt. Alice bleibt noch einen Moment zurück, beobachtet die Szene. Und plötzlich liegt da kein Material, kein zu recycelnder Mechanismus mehr, sondern eine Substanz, die zu strahlen beginnt. Ein menschlicher Körper, sein Vermögen und Ende. Sein menschliches Ende. Heute ist also die große Nacht. Claires Zimmer in der Pariser Herzchirurgie ist komplett desinfiziert worden. Scheuermittel hängt in der Luft. In spätestens 2 Stunden wird man sie in den Operationssaal bringen. Die Patienten müssen bereit sein, wenn die Organe eintreffen. Vor ihr auf dem hohen Rollbett liegt ihre OP-Kleidung. Flache, durchsichtige Hüllen. Wie Gelatineblätter. Claire packt ihre Tasche aus. Auf ihrem Handy trudeln die Nachrichten ein. Ihr Sohn, ihre Mutter. Alle eilen herbei. Aber sie hat keine Angst vor der Operation. Was sie umtreibt, ist dieses neue Herz. Sie wollten mich sprechen? Ich habe Fragen in Bezug auf den Spender. Ach. Sie kennen die Antwort. Ich möchte an ihn denken können. Woher kommt zum Beispiel das Herz, wenn es nicht aus Paris kommt? Woher weiß sie das schon wieder? Mann oder Frau? Ein Mann aus der Normandie. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Und wie alt ist er? Bitte. Aber Arfang ist verschwunden. Eigentlich ist es keine Spende. Niemand hatte die Absicht zu spenden. Und es gibt auch keinen Empfänger. Man hat doch keine Wahl. Also, was ist es dann? Recycling? Zufall? Jahrmarktslotterie? Sie beginnt sich zu entkleiden, zieht Schuhe und Socken aus. Ein krankes Plüschtier bist du, das man mit einer Zange hinter der Glasscheibe hervorzieht. Nie wird sie Danke sagen, ihre Schuld abtragen können. Sie geht ans Fenster. Die Ärzte haben ihr nicht erklärt, was nachher mit ihrem alten Herzen geschieht. Gibt es einen Schrottplatz für Organe, wo die organische Materie recycelt wird? Gegen 22 Uhr bekommt Claire ein Beruhigungsmittel und wird in den OP geschoben. Die elektrischen Leitungen an der Decke wie Wasserschlangen. Ihr Herzschlag beschleunigt sich, als sie den OP-Bereich erreicht. Himmelblaue Hosen, Hauben und Mundschutzmasken. Dann kommt Arfang im Wickelmantel, schmalhüftig wie in einer Metzgerschürze. Das Herz ist in 30 Minuten da. Es ist prächtig. Sie werden sich gut verstehen. Aber Sie warten schon, bis es im OP ist, bevor Sie mir dieses hier rausnehmen? Ist das Ihr Ernst? Claire wird anästhesiert. Bald zucken Bilder unter ihren Lidern, kaleidoskopische Auffächerungen von Zellen und Fasern, während Arfange mit einem sterilen Stift den Verlauf der Schnitte auf ihren Thorax malt. Dann läutet das OP-Telefon. Okay, Sie kommen. Der andere Operationssaal ist jetzt entvölkert. Bis auf die Urologen. die Aufgabe haben, Simons Körper wiederherzustellen. Remige ist müde und dennoch trotzt er der allgemeinen Erschöpfung. Die Wiederherstellung darf nicht vernachlässigt werden. Wir müssen den Körper so zurückgeben, wie wir ihn bekommen haben. Sonst ist es Barbarei. Natürlich nervt er die Kollegen, reckt den Kopf über ihre Schultern, achtet darauf, dass niemand pfuscht. Simons Körper ist hohl. An manchen Stellen wirkt die Haut wie von innen angesaugt. Die Ärzte füllen die Hohlräume mit Kompressen, eine Art Restaurierung. Dann verschließen sie den Körper mit feinen Nadelstichen. Verrückt, dass eine so archaische Geste diese OP abschließen kann. Um 1.30 Uhr verlassen die Urologen den Saal. Die Nieren nehmen sie mit. Thomas ist jetzt allein. Er lässt den Blick schweifen. Ein Chaos von Geräten und Kabeln, benutzten Instrumenten, Bergen schmutziger Wäsche. Operationstisch und Boden sind blutbespritzt. Simons Körper ist jetzt nur noch eine leere Hülle. Ein Gehäuse, ein trockener Panzer, eine Rüstung. Er drückt Simon die Augen zu, stützt das Kinn, um seinen Mund zu schließen, befreit ihn von allen Fremdkörpern, den Drähten und Schläuchen, die man ihm eingeführt und angehängt hat. Und plötzlich liegt Simon da, wie aus der Menschheit herauskatapultiert, nackter als nackt. Doch unter der ruhigen Hand, die ihn wäscht, findet er seine Einheit wieder. Thomas legt dem Jungen eine Windelhose an. Er frisiert ihn, rekonstruiert ihn. Er lässt den jungen Mann mit dem Surfbrett unterm Arm aus den Dünen kommen, lässt ihn beim Konzert vor der Bühne wie irre pogen, lässt ihn Lou im Kinderbett herumwirbeln und sich nachts zu seiner rauchenden Mutter setzen, um mit ihr über seinen Vater zu sprechen, lässt ihn Juliette ausziehen und ihr die Hand geben, damit sie am Strand ohne Furcht von der Mauer springt, versetzt ihn in einen postmortalen Raum. Einen Raum, den der Tod nicht mehr erreicht. Morgen früh wird Simon Lambre seiner Familie in unversehrtem Zustand übergeben. Um 0.50 Uhr landen Alice und Virgilio auf einem kleinen Flughafen außerhalb von Paris, wo bereits ein Spezialfahrzeug auf sie wartet, um sie in die Innenstadt zu fahren. Vor ihnen liegt Paris unter einer Kuppel diffusen Lichts. Im OP schaut man kaum auf, als sie mit der Box eintreten. Na, alles gut gegangen? Ja, bloß ein Unfall auf der Rückfahrt. Das Herz wird in einer Schale bereitgestellt. Alice steigt etwas wackelig auf eine Trittleiter am Ende des OP-Tischs. Virgilio dagegen verdrängt entschlossen den Assistenzarzt. Arfange und er legen jetzt zusammen Claires Herz frei. Oh, oh, oh. Na, darauf kann man doch leicht verzichten. Der Showmaster. Jetzt kann er zeigen, wer er ist. Seine Leidenschaft für die Arbeit. Seine manische Strenge. Sein Machtbedürfnis ausleben. Zunächst müssen die Venen eine nach der anderen abgeklemmt und kanuliert werden. Dann wird dem Körper das Herz entnommen und der extrakorporale Kreislauf in Gang gesetzt. Eine Maschine wird für 2 Stunden Claires Herz ersetzen. Die Anästhesisten kontrollieren Vitalparameter und Narkosetiefe. Claires Körpertemperatur beträgt 32 Grad. Aber sie lebt. Virgilio bückt sich nach der Schale, nimmt das Herz mit beiden Händen heraus und bettet es in den Brustkorb. Die Chirurgen beginnen jetzt mit der Näharbeit. Sie verbinden die Vorhöfe des Empfängers mit dem Spenderherz, die Lungenarterie und Aorta mit den Herzkammern. Im OP ist es jetzt heiß. Man trocknet den Ärzten die Stirn. Okay, es ist soweit, wir können füllen. Die Spannung steigt. Niemand rührt sich mehr. Der Druck muss genauestens kalibriert sein. Sonst verformt sich das Transplantat. Dann kommt der entscheidende Moment. Virgilio greift zu den Elektroden und während er sie sorgfältig ans Herz setzt, sammelt er alles, was er an Gebet und Aberglauben kennt. Bereit? Schuss. Das Organ zuckt einmal, zweimal, dann nichts mehr. Virgilio schluckt. Alice ist kreidebleich. Kommt, 2. Versuch. Bereit? Schuss! Nun zieht sich das Herz zusammen, Fast unmerklich. Ein Beben, ein schwaches Pulsieren. Dann fängt es langsam an, Blut durch den Körper zu pumpen. Es nimmt wieder seinen Platz ein. Schlägt bald regelmäßig, merkwürdig schnell, wie man es von Embryos kennt. Dieses hektische Klopfen beim ersten Ultraschall. Und ja, es ist ja der Anfang. Das erste Pochen. Noch eine halbe Stunde erhält Claire die Kreislaufunterstützung. Dann wird ihr Brustkorb verschlossen und sie bleibt unter Beobachtung im OP. So lange, bis ihr Körper sich wieder etwas erholt hat. So lange, bis die Instrumente und Kompressen gezählt und das Blut aufgewischt ist. So lange, bis das Team die OP-Kleidung abgelegt hat, auseinandergeht und das Krankenhausgelände verlässt, um in die erste Metro zu springen. So lange, bis in Alices Gesicht die Farbe zurückkehrt und sie ein Lächeln riskiert. So lange, bis Virgilio seine Haube abnimmt und Alice vorschlägt, auf ein Bier und ein Steak nach Montparnasse zu gehen, damit die Stimmung noch ein Weilchen anhält. So lange, bis schließlich Licht ins Unterholz fällt, das Moos blau schimmert und das große Surfen durch die digitalisierte Nacht zu Ende geht. Es ist 5.49 Uhr. Die Lebenden reparieren. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Maylis de Kerangal. Hörspielbearbeitung Jakob Schumann. Übersetzung aus dem Französischen von Andrea Spingler. Es spielten Simon Lambre, Christopher Heißler, Marianne Lambre, Stephanie Eid, Sean Lambre, Jörg Schüttauf, Thomas Remige, Nico Holonitsch, Pierre Revol, Samuel Weiß und als Erzähler Matthias Buntschuh und Hedi Kriegeskotte. In weiteren Rollen Marion Breckwold, Lisa Hagmeister, Linda Marlin-Kuritzowa, Anne Müller, Paul Schröder, Viktoria von Trautmannsdorf, Maria Magdalena Wajinska und Michael Wittenborn. Komposition Hans Platzgummer. Technische Realisation Christian Alpen, Axel Wernicke und Joachim Henning. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Steffen Moratz. Dramaturgie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2017.